Eine Gedenkveranstaltung zum 70. Gründungstag des Verlags für fremdsprachige Bücher fand am 10. März statt. Daran nahmen Chet Teber, stellvertretender Vorsitzender des Setgadia Pediaka und leitende Mitarbeiter und Belegschaft des Verlages teil. Auf der Veranstaltung übermittelte Chet Teber das Glück von Schreiben des Setgadia Partei der Arbeit Koreas an die Journalisten, Redakteure und leitende Mitarbeiter des Verlages für fremdsprachige Bücher. Darin wurde unterstrichen, Präsident Kim Il-sung habe am 6. November zu C35 1946 die Unterabteilung für Verfassung der Lehrbücher der Bildungsabteilung beim Provisorischen Volkskomitee Nordkoreas besucht und eine Maßnahme dazu ergriffen, einen Verlag für die Übersetzung der fortschrittlichen wissenschaftlich-technischen Literaturen und die Verfassung der fremdsprachigen Lehrbücher zu gründen. Danach habe er den Journalisten und Redakteuren stets großes Vertrauen und Liebe entgegengebracht. Genosse Kim Jong-il habe mehrmals den Verlag besichtigt und dabei programmatische Aufgaben dazu gestellt, dass sich die Journalisten und Redakteure des Verlages mit der revolutionären Ideologie des Präsidenten Kim Il-sung, Idee der Partei, konsequent ausrüsten und die Lehrbücher eigener Art schreiben und den 11. März zu C36 1947, Tag der Gründung der Sektion für Übersetzung der Unterabteilung für Verfassung der Lehrbücher der Bildungsabteilung beim Volkskomitee Nordkoreas, als Gründungstag des Verlags festgesetzt. Im Glückwunschschreiben schätzte das Setgadia Pediaka die Journalisten, Redakteure und leitenden Mitarbeiter des Verlages hoch, die sich für die Übersetzung, Verfassung und Zusammenstellung der Bücher anstrengten und die Idee der Partei für Gewichtlegung auf Wissenschaft und Bildung und den Kurs der Partei auf die Publikationsrevolution treu unterstützten. Nach dem Gedenkreferat gab es Reden.